Die Mosaikwandgemälde mit den Bildern von großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il wurden im Kohlenrevier Wonni des Vereinigten Kohlenbergwerkes im Gebiet Gaetseon, Bezirk Südpyongan und im Bergwerk Doksong und dem Apfelanbaubetrieb Doksong im Bezirk Südhamgyong errichtet. Und das Mosaikwandgemälde mit dem Bild von der antijapanischen Heldin Kim Jong-suk in der revolutionären Kampfgedenkstätte Kodesan. Die Enthüllungsfeiern fanden in den betreffenden Einheiten statt.